Himmel und die Sonne scheint nur auch einmal. Der Himmel weint, das ist uns einerlei, denn es ist Fußballzeit. Mit meinem Schanze an der Hand, erwartungsvoll so dann, fahr ich zum neuen Stadion mit der Straßenbahn. Mit meinem Schanze an der Hand, erwartungsvoll so dann, fahr ich zum neuen Stadion mit der Straßenbahn. Am Samstag geht's mit meinem Schatz auf den Fußballplatz. Mit meinem Schatz auf den Fußballplatz. Es schreit des Nachbars kleiner Franz, wenn der Ball die Latte kratzt. Ich bin mit meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Wenn die Kurve die alten Lieder singt, wie schön das doch im Ohr erklingt. Der Himmel schwarz-gelb im Fahnenmeer versinkt. Und Fußballfest, ein schöner Tag, wie ihn ein jeder mag. Und das ist doch sonnenklar, ein Sieg vorausgesagt. Schöner Tag, wie ihn ein jeder mag. Drum wird, das ist doch sonnenklar, ein Sieg vorausgesagt. Am Samstag geht's mit meinem Schatz auf den Fußballplatz. Mit meinem Schatz auf den Fußballplatz. Es wird ganz angeregt geschwatzt, da unsere Abwehr patzt. Ich bin mit meinem Schatz auf dem Fußballplatz. Auf den Fußballplatz, mit meinem Schatz, auf den Fußballplatz. Auf einmal geht es dann ratzfatz, der Ball in den Tore platzt.